Leben, jeder Tag grau. Ich bin die Marie von der Haller Revue, im Tanzen bin ich ein Genie. Von mir stehen Artikel bei Mosse und Schell, man hält mich sogar für ein Tillergirl. Ich bin die Marie von der Haller Revue, Sie sehen meine Fotografie. In der BZ, drunter steht fest, Marie von der Haller Revue. Liebhaberkreis und in allen Blättern steht